Du hörst jetzt das zweite Gespräch. Ach, Hannes, wir schreiben bald eine Mathearbeit und ich verstehe rein gar nichts. Können wir mal zusammen lernen? Ja, gern. Aber heute habe ich keine Zeit. Ich muss noch einkaufen. Die Sachen für Kunst, einen Kugelschreiber und ein Poster für mein Zimmer will ich auch. Weißt du was? Ich komme mit in die Stadt. Ich brauche einen Ordner und will eine CD kaufen. Prima, Peter. Und wenn es nicht zu spät ist, dann können wir immer noch Mathe machen. Super. Wann treffen wir uns? Du hörst jetzt das Gespräch noch einmal. Markiere jetzt für die Sätze 10, 11 und 12 richtig oder falsch. Ach, Hannes, wir schreiben bald eine Mathearbeit und ich verstehe rein gar nichts. Können wir mal zusammen lernen? Ja, gern. Aber heute habe ich keine Zeit. Ich muss noch einkaufen. Die Sachen für Kunst, einen Kugelschreiber und ein Poster für mein Zimmer will ich auch. Weißt du was? Ich komme mit in die Stadt. Ich brauche einen Ordner und will eine CD kaufen. Prima, Peter. Und wenn es nicht zu spät ist, dann können wir immer noch Mathe machen. Super. Wann treffen wir uns?